Zeremonie. Ich bleib für immer ein tighter MC. Homie snitchen, siehst du mich nie. Ich komm von der Street, bin dafür zu real. Ich bleibe dope und kick meine Flows. Spende mein Cash für Chucks on my toes. Ich mach mich fresh und bange die Hoes. Und nach ner Session muss ich schon los. Straight aus der Booth, ich zücke die Pistol. Deine fucking Bullets tun mich kitzeln. Homes, das ist kein Rap, das ist gelispelt. Ihr seid keine MCs, ihr seid Bitches. Schau die, ich lade meine Glock und ich dicke das Gras. An diese Cups, ich verstecke die Drugs in einem Park und ich spende danach mein Money in Bars. Ey, yeah. Ich grab in die Tasche und zähl meine Patte, der Rest ist mir Latte. Ich kenn deine Platte und finde sie kacke. Ich bang deine Tante, du dreckige Schlampe.